بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سوف gebet الله und Allahs Segen und Heilung gebete sein für den Propheten Muhammad. Folgendes, wir sind heute bei den Versen 88 bis 91 von Surat An-Nisa, von Surah Nummer 4. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er auch uns seiner gedenkt, so wie wir seiner gedenken. Ich erinnere mich und euch immer noch öfter daran, an die großen Gunsterweisungen Allahs uns gegenüber. Und zu den größten überhaupt gehört, dass wir uns hier Alhamdulillah versammelt haben und Allahs Buch versuchen zu lesen und zu verstehen. Das ist, liebe Geschwister, der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala diesen Koran abgesandt hat, damit wir ihn lesen und danach handeln. Ja? Und aber um danach handeln zu können, müssen wir natürlich erstmal verstehen, was Allah von uns verlangt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala spornt uns dazu an, durch verschiedene Sachen, unter anderem dadurch, dass er uns versprochen hat, dass immer wenn wir uns so versammeln in der Moschee und Allahs Buch versuchen zu lesen und zu verstehen, dass eben wir nicht allein sind, dass Alhamdulillah Allahs Engel bei uns sind, uns umhüllen und Barmherzigkeit Allahs auch bei uns und Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, uns erwähnt bei denjenigen, die bei ihm sind. Und das ist, wie gesagt, eine der größten Gunsterweisungen Allahs überhaupt. Denn wer sind wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala über uns spricht? Ja? Das muss man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Und deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala für diese gewaltige Barmherzigkeit. Und schaut euch um in eurem eigenen Umfeld. Es geht nicht darum, jetzt auf Leute vielleicht herabschauend zu schauen. Nein, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass du deine eigene Gunsterweisung Allahs erkennen sollst an dir selbst. Ja? Denn wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man soll immer auf diejenigen schauen, die unter einem sind, damit man weiß, wie gut es in einem selbst geht. Also schaut auf die Muslime, die um euch herum sind. Wer von ihnen nimmt tatsächlich an Religionsunterrichten teil und wer von ihnen bildet sich in seiner Religion weiter und wer von ihnen praktiziert den Islam, von dem er behauptet, dass er eben ihm angehört. Ja? Deswegen, das ist also eine große Gunsterweisung Allahs. Und sicherlich, was sind diejenigen Menschen, die den Propheten am ähnlichsten sind? Das sind sicherlich die Leute, die in der Religion am gelehrtesten sind und am ehesten danach handeln. Das sind sicherlich diejenigen, die den Propheten am ähnlichsten sind. Und der erste Schritt ist, dass man eben lernt. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir das Wissen, was wir erlangen, umsetzen und das, was wir davon nicht umsetzen können, es zumindest bewahren und den Leuten richtig weitergeben und die Leute dazu aufmuntern, danach zu handeln. Liebe Geschwister, ich lese erst einmal die Übersetzung vor, wie gewohnt. In den Versen 88 bis 91 heißt es wie folgt. Allah sagte, was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Wollt ihr denn recht leiten, wen Allah in die Irre hat gehen lassen? Wen aber Allah in die Irre gehen lässt, für den wirst du keinen Weg finden. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer sie ihr findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherrn noch Helfer. Außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, oder die zu euch gekommen sind, weil ihre Brüste beklommen sind, gegen euch zu kämpfen oder gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen wahrlich Gewalt über euch gegeben und dann hätten sie gegen euch wahrlich gekämpft. Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, gegen sie vorzugehen. Ihr werdet andere finden, die vor euch Sicherheit und vor ihrem eigenen Volk Sicherheit wollen. Jedes Mal, wenn sie wieder der Versuchung ausgesetzt sind, werden sie in ihr zu Fall gebracht. Wenn sie sich nicht von euch fernhalten, und euch nicht Frieden anbieten und nicht ihre Hände zurückhalten, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer sie auf sie trefft. Wo immer ihr auf sie trefft. Über jene haben wir euch eine deutliche Gewalt verliehen. Wir haben, liebe Geschwister, in den letzten Versen, die wir uns angeschaut haben, in den letzten Wochen, in den ganzen vergangenen letzten Wochen, immer zu tun gehabt mit Leuten, die schwachen Glauben hatten, oder mit Leuten, die tatsächlich Heuchler waren und die nach außen hin vorgegeben haben, Muslime zu sein, aber ihre Taten haben nicht dem entsprochen, was sie behauptet haben. Und dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala sie in zahlreichen Versen kritisiert, scharf kritisiert. Und eine Kritik von Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht leicht zu nehmen. Und in diesen folgenden Versen, in folgenden drei Versen, berichtet uns Allah subhanahu wa ta'ala von drei Arten von solchen Heuchlern. Und wie wir mit ihnen umzugehen haben. Und das sind Heuchler, das heißt, sie geben vor, Muslime zu sein, in Wirklichkeit sind sie ungläubig, Kuffar. Und lesen wir einfach nochmal den ersten Vers. Was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wo doch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Also anscheinend geht es hier um ein bestimmtes Ereignis, wie man also erlesen kann, weil Allah subhanahu wa ta'ala kritisiert einige gläubige Menschen, kritisiert ihre Haltung gegenüber bestimmten Heuchlern. Und über diesen Vers, liebe Geschwister, gibt es zwei also Offenbarungsgründe oder zwei Umstände, die überliefert worden sind, die uns diese Sache näher verdeutlichen, worum es hier tatsächlich geht. Und um den einen Umstand, der ist überliefert, folgen in der folgenden Überlieferung. Und zwar heißt es, ich lese erstmal auf Arabisch die Überlieferung vor. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال عليه الصلاة والسلام إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة كما تنفي النار خبث الفضة. Diese Überlieferung erst einmal. Die erste Überlieferung heißt es folgendes, und zwar ging es darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit einigen seiner Freunde hinausgegangen ist zur Schlacht von Uhud. Und Uhud, wie gesagt, ist ja bei Medina oder in Medina. Und einige von den Leuten, die mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam hinausgegangen sind zu dieser Schlacht, sind zurückgekehrt, also noch bevor die Schlacht angefangen hat, und haben sich eben geweigert zu kämpfen. Und diese Überlieferung ist authentisch. Und diese Heuchler von Medina wollten also nicht zum Kampf ausziehen. Und das ist diese Überlieferung oder diesen Offenbarungsgrund bevorzugt Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala und auch Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Und zwar, dass eben, wird auch erzählt, dass Abdullah ibn Ubay, ihr wisst ja, das war einer der Heuchler in Medina, dass der also dafür gesorgt hat, dass einige Leute, man sagt ein Drittel von den hinausgezogenen zur Schlacht wieder zurückgehen sollten. Und die haben dann eben deswegen nicht mitgekämpft. Und ihr wisst ja, dass dadurch die Muslime natürlich geschwächt werden. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn die Reihen der Muslime gereinigt werden. Und Entschuldigung, was ich vorhin gesagt habe, war falsch. Und zwar, diese Überlieferung bevorzugt Ibn Hajar al-Asqalani. Ansonsten Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, sagt, dass hier ein anderer Grund gemeint ist. Und zwar schaut er auf die offensichtliche Bedeutung des Verses und sagt, hier ist gemeint die Auswanderer, die tatsächlichen Auswanderer von Mekka nach Medina. Und er sagt hier, mit diesen Vers sind gemeint diejenigen Leute, die behauptet haben, Muslime zu sein und sich dann aber geweigert haben, von Mekka nach Medina auszuwandern. Okay? Und darüber gibt es auch eine Überlieferung, doch keine von den Überlieferungen, weder bei At-Tabari noch bei Ahmad, ist authentisch. Ja? Wie dem auch sei, trotzdem Ibn Jarir al-Tabari bevorzugt diese Ansicht aufgrund der offensichtlichen Bedeutung des Verses. Heißt im Arabischen, hatta yuhajiru fi sabilillah. Yuhajiru heißt, bis sie auswandern. Ja? Hatta yuhajiru heißt, bis sie auswandern. Und deswegen wird es auch im Deutschen so übersetzt hier, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Ja? Und deswegen, der Vers bedeutet offensichtlich, geht um die Auswanderung von Mekka nach Medina, weil das ist die Auswanderung, die stattgefunden hat, die tatsächliche, die bekannte, die große Auswanderung. Und die anderen Gelehrten, die sagen, nein, der Hadith, der authentische Hadith ist der Hadith über Uhud, und deswegen ist mit der Auswanderung hier gemeint, die Auswanderung von den Sünden zur Gehorsamkeit. Denn ihr wisst ja, auch der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem es sinngemäß heißt, Hijra bedeutet, das zu verlassen, also verlassen, einen Ort verlässt man, ja. Und zwar bedeutet Hijra bedeutet in Wirklichkeit, das zu verlassen, oder die Sünden zu verlassen, ja, das zu verlassen, was Allah verboten hat. Das ist die richtige Hijra. Okay? Und in dem Sinne sagen sie, ist der Vers zu verstehen und nicht eben im Sinne von Auswanderung von einer Stadt zu einer anderen Stadt. Und wie gesagt, das ist gemäß der Überlieferung, also stärker und authentischer. Und der Bezug zu uns, liebe Geschwister, hier sehen wir, dass der Iman ist niemals vollkommen, wenn man nicht das umsetzt, was Allah von einem verlangt hat. Und wenn man Pflichten unterlässt, die Allah von einem verlangt hat, ähnelt man eben diesen Leuten. Weil, ihr wisst ja, die Heuchelei ist zwar in Stufen, aber es gibt auch kleinere Stufen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, dass es drei beziehungsweise vier Eigenschaften eines Menschen gibt. Wenn er sie alle verinnerlicht, dann ist er ein vollkommener Heuchler. Und wenn er sie nur teilweise verinnerlicht, dann ist er eben ein teilweise Heuchler, je nachdem, wie viel er davon verinnerlicht hat. Ja. Und hier, der entscheidende Punkt ist, liebe Geschwister, sie haben unterlassen, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu kämpfen. Er hat sie aufgefordert und haben es nicht getan. Und wie wir gesagt haben, eine der Pflichten der Muslime ist, wenn der Imam der Muslime, in dem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Muslime zum Kampf auffordert, ja, dann haben sie eben nicht mehr die Wahl. Dann ist eine von den drei Fällen, wo man also verpflichtet ist. Und das nicht umzusetzen, ist eine Eigenschaft der Heuchler. Und eine Eigenschaft von diesen Leuten, damals geht von Abdullah ibn Ubay und ihren Leuten. Also was ist mit euch, dass ihr hinsichtlich der Heuchler in zwei Scharen gespalten seid, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat? Also wie gesagt, was waren ihre zwei Meinungen, wie wir gerade gesagt haben? Und zwar die erste Meinung, sie haben gesagt, wir sollen sie hinrichten. Und die andere Meinung hat gesagt, wir sollen sie leben lassen. Ja? Und sie nicht bestrafen für das, was sie getan haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, also kritisiert die Muslime, dass sie überhaupt verschiedener Meinung sind in Bezug auf diese Heuchler, wodurch Allah sie wegen dessen, was sie verdient haben, umgekehrt hat. Was heißt umgekehrt hat? Und zwar vom Guten zum Schlechten, also vom Iman zum Kufr. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat dafür gesorgt, dass sie in die Irre gehen. Und deswegen sagen wir ja immer in der Khutba, man yahdi Allah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Und zwar heißt es, wen Allah recht leitet, für den gibt es niemanden, der ihn in die Irre führen kann. Und wen Allah in die Irre führt, für den gibt es niemanden, der ihn recht leiten kann. Klammer auf, manche Geschwister haben ein Problem mit dieser Übersetzung, indem sie sagen, wie können wir sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden in die Irre leitet? Die Antwort ist ganz einfach. Allah hat es erstens im Koran so wortwörtlich gesagt und zweitens hat er gesagt, es ist aufgrund dessen, was sie erworben haben. Und deswegen, liebe Geschwister, das ist einfach nur, was ist eine Tat. Und ob sie gut ist oder nicht gut ist, hängt ab von, ob es gerecht ist oder nicht gerecht ist. Und Allahs Taten sind alle gerecht, sogar mehr als dies. Sie sind sogar, also mehr als dies, wie gesagt, weil wenn Allah uns nur mit seiner Gerechtigkeit behandeln würde, ging es uns bestimmt nicht gut. Und Es ist einfach so, Allah hat gesagt, wer eine Sünde begeht, dann lastet sie auf ihn. Und Allah wird dich eben dann eventuell nicht mehr auf den richtigen Weg leiten, sondern in den falschen Weg leiten. Und das ist einfach eine gerechte Strafe. Und da kann man nicht sagen, dass es eine schlechte Tat ist. Ja? Sondern Allah subhanahu wa ta'ala lässt jemanden in die Irre gehen oder leitet dich in die Irre, weil du Sünden begangen hast. Wie es hier wortwörtlich steht, wegen dessen, was sie verdient haben. Und was haben sie verdient? Sünden. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, wie die Gelehrten sagen, dass die Sünden sind der Bote des Kufr. Der Bote. Das heißt also, die Sünden führen zum Kufr. Ja. Und man macht sich eben bewusst, dass guckt euch die schlimmen Sünden an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah subhanahu wa ta'ala verbietet uns die Sünde von vornherein, vom Grund auf. Ja, das einfachste und schönste, klarste Beispiel ist immer, verboten ist Az-Zina. Verboten ist Az-Zina. Der außereheliche Geschlechtsverkehr. Und nicht wie manche Leute besetzen, Ehebruch. Nein, der außereheliche Geschlechtsverkehr. Ja. Und diese Sache ist verboten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat aber nicht im Koran gesagt, ihr sollt keinen Zina begehen, sondern er hat gesagt, nähert euch nicht dem Zina. Und dass sich das dem Zina nähern, das beinhaltet eben alles, was dazu führt. Und dazu gehört das Alleine sein mit einer fremden Frau, dazu gehört der Anblick einer fremden Frau, dazu gehört das Anfassen einer fremden Frau, dazu gehört das unterwürfige Reden mit einer fremden Frau. Ja? Und diese Sachen gehören alle, das führen alle zu Zina, auch wenn sie nicht immer zum Zina führen, darum geht es nicht. Aber sie können zum Zina führen und deswegen sind sie verboten. Und diese kleinen Sünden führen zur großen Sünde. Und die großen Sünden, die wirklich führen zum Kufr. Wie wir hier sehen können. Und die Heuchler, die Geschwister, haben hier eine große Sünde begangen oder mehrere Sünden begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie deswegen vom Guten wieder abgekehrt zum Schlechten, zum Kufr. War das also ungerecht? Nein, sondern sie haben die Sünden begangen und deswegen wurden sie dafür bestraft, diesseits noch vor dem Jenseits. Und Allah sagt, wollt ihr denn recht leiten, wen Allah in die Irre gehen lässt? Ihr kennt auch den anderen Vers aus dem Koran, wo Allah sagte, innaka la tahdi man ahbabt. Das heißt, du wirst nicht denjenigen recht leiten, den du liebst, walakin Allah yahdi man yasha, sondern Allah leitet recht, wen er liebt. Und deswegen, wir haben ja gesagt, es gibt zwei Arten von Rechtleitung. Weil auf der anderen Seite, sehr wohl, wenn du jemandem sagst, der Islam ist die Wahrheit und die Wahrheit ist, dass es nur einen Gott gibt und sein Name ist Allah und so weiter und so fort, dann leitest du die Person auf den richtigen Weg. Und ist das etwa ein Widerspruch? Nein. Wie wir gesagt haben, es gibt zwei Arten der Rechtleitung. Eine ist Hidayat Irshad und die Hidayat Tawfiq. Und Hidayat Irshad, das ist praktisch die Rechtleitung, um den Leuten den Weg zu zeigen. Das können wir tun, versuchen wir auch alle zu machen, alle, die ein islamisches Bewusstsein haben. Und die andere Art von Rechtleitung ist Hidayat Tawfiq, eben dass die Person tatsächlich dann ihr Herz von Allah subhanahu wa ta'ala geleitet wird, dass sie das akzeptiert und annimmt und dass eben das Herz eindringt. Und das kannst du nicht und das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der gefährliche Punkt, weil da passiert das auch bei Leuten, dass sie, nachdem sie eine Sünde begangen haben, zwei Sünden begangen haben, drei Sünden begangen haben, dann irgendwann versuchen sie, ihre Sünde zu rechtfertigen, dann führt es dazu, dass sie leugnen, dass es überhaupt verboten war, und dann hat das keine Grenze, und dann irgendwann mal leugnet man Sachen, die Bestandteil der Religion sind, dann schon ist man draußen. Ja? Und deswegen, Geschwister, ist die kleine Sünde zwar eine kleine Sünde, aber sie ist gefährlich genug, erst recht, wenn man guckt auf denjenigen, dem man gegenüber ungehorsam gehandelt hat. Wollt ihr denn recht leiten, wen Allah in die Irre geleitet hat? Also es war auch ein Indiz für sie, dass diese Leute wie Abdullah ibn Ubay niemals Tauba machen werden. Das war auch für sie ein Zeichen. Also ein Zeichen eigentlich, dass hier jemand von oben spricht und weiß, über sie sehr wohl Bescheid weiß, was in ihren Herzen ist. Wen aber Allah in die Irre gehen lässt, oder wen Allah irre leitet, wortwörtlich, für den wirst du keinen Weg finden. Wie gesagt, weil die Herzen sind jetzt zwischen zwei Fingern Allahs und da können wir nichts dran tun. Wir können keine Herzen wenden. Ihr wisst, die eine Person, mit der redet man und erklärt ihr den Islam, und weil sie wenig Sünden begangen hat in ihrer Vergangenheit und die Wahrheit gerne liebt, versteht sie das und nimmt das auch auf. Aber die andere Person, die sagt zu dir ins Gesicht, weißt du was, ich bin Christ und ich bleibe auch Christ, und ich werde auch als Christ sterben, weil mein Vater ist als Christ gestorben und das möchte ich auch. Okay? Und sie sagen, auch wenn ich die Wahrheit kennen würde, ich bleibe trotzdem Christ. Ja? Warum? Weil er glaubt nicht an das Jenseits. Er denkt, nach diesem Leben ist das Leben zu Ende. Das war egal, was man Jude, Christ war oder sonst etwas. Aber wie gesagt, das stimmt nicht. Im 89. Vers beginnt Allah subhanahu wa ta'ala uns jetzt beizubringen, wie wir mit solchen Leuten zu handeln haben. Denn die Heuchler sind nicht alle gleich. Ich meine die Heuchler, die wirklich Heuchler sind, die sind nicht alle gleich. Manche sind übler als andere. Gucken wir uns den 89. Vers an. Dort heißt es, sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, sodass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Und subhanallah, also wie gesagt, dieser Koran ist ein wunderbares Buch. Also man muss sich ja bewusst machen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns jetzt hier mitteilt, was sie denken, ja? Und was sie sich nicht nur was sie denken, und was sie glauben, sondern auch noch wie sie über die anderen gläubigen Menschen denken. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, dass wir uns eben in Acht nehmen sollen vor den Leuten, die nicht gläubig sind, die den Islam nicht umsetzen. Ja? Und noch schlimmer, wie gesagt, diejenigen, die wirklich ungläubig sind, nach außen in den Islam vortäuschen. Oder Leute, die vielleicht vorgeben, in den Islam eingetreten zu sein und es trotzdem eigentlich nicht sind. Ja? Sie möchten nämlich gerne, dass wir genauso ungläubig werden wie sie. Und eine der Formen ihr kennt ja diese Art von Menschen, die den Islam annehmen und dann wieder verlassen. Und was machen die Leute, die den Islam dann wieder verlassen? Ganz einfach, sie rufen alle Leute dazu auf, den Islam zu verlassen. Und sie rufen alle Leute dazu auf, die keine Muslime sind, den Islam niemals kennenzulernen. Weil sie sagen, wir haben den Islam kennengelernt, das ist gar nichts Besonderes. Also macht euch da mal keine Sorgen, wir waren drin, das lohnt sich nicht. Ja, diese Leute, sie wollen nämlich, das heißt, sie wollen im Sinne von ihre Taten sprechen dafür und auch ihr Herz ist so. Sie wollen nicht, dass die anderen Leute den Islam kennenlernen. Und sie wollen nicht, dass die anderen Leute gläubig sind. Sie fangen damit an zu sagen, du als Muslim musst das und das absehen von deiner Religion, damit du in Frieden leben kannst, damit wir dir nichts antun und so weiter und so fort. Ja, sie wollen praktisch, dass wir als Gläubige von unserer Religion also in unserer Religion Kompromisse eingehen. Und ihr wisst natürlich, dass man in Bezug auf Allah keine Kompromisse eingehen darf, wer es Allahs Zufriedenheit erlangen möchte. Und man macht sich, wenn jemand mal so einer Situation ausgesetzt wird und von einem verlangt wird, dass er von seiner Religion irgendwas Abstand nehmen soll, im schlimmsten Fall das Gebet, aber auch gibt auch andere Fälle, wie zum Beispiel die Frauen, von denen verlangt wird, dann eben kein Hijab zu tragen. Ich sage absichtlich Hijab, weil ihr wisst ja, die islamische Kleidung der Frau ist Hijab, ja. Und nicht, also das Kopftuch ist ein Teil des Ganzen, ja. Und solche Leute, wenn jemand von uns mal so auf die Probe gestellt wird, und das passiert leider, bei den Männern ist ja schon so, dass sie ihren Bart abrasieren, wenn sie Angst haben, keine Arbeit zu kriegen. Oder Krawatte anziehen, damit sie anerkannt werden und so weiter und so fort. Dann soll man sich einfach nur bewusst machen, am jüngsten Tag, du wirst da warten auf einer großen Fläche und warten, dass das Gericht beginnt. Und irgendwann wird, wie Allah im Surat Al-Haqqa gesagt hat, Allah subhanahu wa ta'ala von 8 Engeln auf seinem Thron getragen und zum Gerichtsort gebracht. Und dann machst du dir bewusst, vor wem du dich verantworten musst. Da musst du dich dann verantworten vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dann machst du dir bewusst, was das für einen Wert gehabt hat, dass du in diesseits, als du damals noch gelebt hast, für ein Jahr, zwei Jahre eine Sünde begangen hast, die du jetzt rechtfertigen musst am jüngsten Tag. Ja? Und die Geschwister, wer sich das bewusst macht, der weiß, dass keine Sünde es wert ist, dass man dafür Kompromisse eingeht in der eigenen Religion, nur damit man irgendeine Sache im Diesseits erreicht. Und was will man meistens erreichen? Ganz ehrlich, Rizq. Stimmt's? Und genau dieser Riss ist das, was schon fast geschrieben ist, nachdem du, sobald du im Vers 120 Tage erlebt hast im Bauch deiner Mutter, da stand schon der Riss fest, den du bekommen wirst. Den wirst du nicht bekommen, indem du dein Äußerliches veränderst oder indem du etwas eine Sünde begehst, ja, sondern im Gegenteil, es kann sein, dass du eine Sünde begehst und dafür von deinem Rizq etwas nicht bekommst, weil Allah dich dadurch bestrafen wird, ja. Liebe Geschwister, es geht einfach darum, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala verherrlichen. Und wenn wir sagen Allahu Akbar, dann heißt es, Allah ist größer. Und damit ist gemeint, größer als alle Menschen und größer als jeder Vorgesetzte und größer als jeder Mensch, weil vor ihm werde ich mich rechtfertigen müssen in aller Ewigkeit und nicht vor irgendwelchen toten Menschen, die sich selbst rechtfertigen müssen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und es bringt mir dann gar nichts, wenn ich dann, wie gesagt, ihm etwas, einen Gefallen getan habe. Ja. Und wie gesagt, all dies bedeutet, Allah zu verherrlichen. Ta'zim, ja. Subhana Rabbi al-Azim, sagen wir im Gebet immer, gepriesen sei Allah, der Gewaltige, oder Allah sei frei von Mängeln, Allah der Gewaltige. Und das Verherrlichen bedeutet eben, dass du Allah subhanahu wa ta'ala auf die höchste Stufe stellst und dass du niemanden, das ist also da irgendwie auf die gleiche Stufe stellst. Und Allah subhanahu wa ta'ala warnt uns vor denjenigen Menschen, die behaupten, gläubig zu sein, und die sind es nicht, weil jeder üble Mensch möchte, dass du wirst wie er. Ja, und unser Prophet s.a.w. hat gesagt, الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. Der Mensch nimmt immer die Angewohnheiten seines engen Freundes an. Und deswegen soll jeder darauf achten, wen er zum Freund nimmt. Ja. Und wie auf Deutsch gibt es auch so ein ähnliches Sprichwort, man sagt, zeig mir deine Freunde, ne? dann sage ich dir, wer du bist. Ja. Und das ist einfach so. Die Leute, die guckt euch um, stellt euch einen Bruder oder eine Schwester vor, die rechtschaffen ist. Schaut euch ihre Umgebung an, ihre Freunde an, mit denen sie zusammen ist, oder schaut euch seine Freunde an, seine Geschwister an, also oder die Leute an, mit denen er sich immer aufhält. Das sind meistens gute Menschen, rechtschaffende Menschen. Und jemand, der rechtschaffen ist, muss was mit einer Moschee zu tun haben. Das ist der größte Witz, wenn jemand behauptet, rechtschaffen zu sein und nicht in die Moschee geht. Ja? Einmal kam jemand und hat gesagt, hat erzählt, was für Probleme er hat und dass seine Kinder nicht am islamischen Weg sind und so. Und da habe ich zum ersten Mal in der Moschee gesehen. Und die hat sich beschwert, ja. Und dann habe ich gesagt, wie sieht es eigentlich mit dir selbst aus? Sagt, ja, er wohnt weiter weg, er kommt nicht so oft in die Moschee. Ja. Das ist schon der Grund allen Übels. Wenn der Familienvater nicht rechtschaffen ist, was erwartet man von der Rest der Familie? Warum sollen seine Kinder plötzlich beten? Warum? Da käme ein Grund, wenn er selbst nicht gebetet hat, warum sollen seine Kinder beten? Aus welchem Grund? Einfach so? Das passiert einfach nicht, ja. Sondern, wenn man rechtschaffen ist, dann muss man auch seine Kinder in die Moschee mitbringen. Wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, bringt man sie in die Moschee mit, dass sie lernen, was Allahs Haus heißt, lernen, was Gebet heißt, lernen, was Gemeinschaftsgebet ist und lernen auch Geduld zu haben mit anderen Muslimen, die Gemeinschaftsgebet teilnehmen. Ja. Also liebe Geschwister, die Sache mit Freunden zusammen sein und so. Und andere, manche Leute sagen, ja, Moment, hier ist nicht gemeint, nehmt euch keine Freunde von ihnen. Habe ich auch nicht gesagt, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لا تصاحب إلا مؤمنا. Nimm nur einen gläubigen Freund, nimm nur einen gläubigen Menschen zum Freund. Okay? Und das heißt, auch wenn der Vers nicht bedeuten würde, dass man Freunde nimmt, aber der Prophet hat damit gesagt, nimm nur einen gläubigen Menschen zum Freund und lass von deinem Essen nur einen gottesfürchtigen essen. Ja? Das heißt, die Leute, mit denen man die Zeit verbringt und die Leute, die man einlädt und so, das sind die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Das sind die Leute, mit denen man ihre Zeit verbringen soll. Und Allah sagt eben jetzt besonders zu diesen Heuchlern, nehmt oder zu uns, was die Heuchler angeht, nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Ja? Und wir vertrauen ihnen keine Angelegenheiten der Muslime an. Wir legen in ihre Hand nicht irgendwelche Angelegenheiten, wovon unser muslimische Gesellschaft abhängt, das machen wir nicht, sondern sie sind Feinde Allahs und dann sind sie auch unsere Feinde und Allah liebt sie nicht und wir lieben sie deswegen auch nicht. Ja? Und jemand, der, das auf den Punkt bringen, ja? Jemand, der den Islam nicht praktiziert, für den wünschen wir uns die Rechtleitung, aber wir können ihn nicht lieben, dafür, dass den Islam nicht praktiziert. Wie soll das gehen? Ja? Eine gewisse Abneigung, was heißt eine gewisse Abneigung? Eine Abneigung muss man verspüren gegenüber Leute, die den Islam nicht umsetzen. Ja? Und wir lieben die Menschen, das Gute an ihnen lieben wir und das Üble hassen wir. Aber wenn das Üble nun einmal überwiegt, wenn jemand eben kein Muslim ist, ja, wie kann man solch eine Person lieben? Lieben, wisst ihr, was ich meine mit lieben? Ich will nicht von reden und Hallo und Guten Tag sagen und begrüßen und Nachbarn pflegen und weiß nicht was, darum geht's nicht. Aber jemanden lieben, das Problem ist ja, dass die Leute, Freunde, wirklich Freunde nehmen, ihre Zeit verbringen, stundenlang miteinander und zusammen Fernsehen schauen und weiß nicht was machen und den Islam absolut in der Schublade lassen und überhaupt nichts mit Islam machen. Ne? Und das bezieht sich besonders auch auf leider unsere Frauen, ja, oder die Schwestern, sagen wir allgemein. Ich meine unsere Freunde, unsere muslimischen Frauen, ja, die einfach manchmal einfach nur ihre Zeit verschwenden, indem sie sprechen über was hat der gesagt oder was hat der, wenn sie zum Beispiel auch über den Ehemann sprechen, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft unter manchen Frauen, sie sprechen schlecht oder sprechen überhaupt über ihre eigene Familie nach außen hin, ja, und verschwenden damit ihre Zeit. Und diese Leute, die das dann zulassen, die dann zuhören und sagen, ja, mein Mann ist auch so oder so, das sind ja bestimmt keine guten Freunde. Leider nicht. Zumindest nicht in dieser Eigenschaft. Ja. Vielleicht können sie zusammen backen, aber eben über solche Sachen ist wirklich nicht gut zu sprechen. Ja. Aber wie gesagt, es geht darum, dass man sich an Zeit verschwendet. Auf jeden Fall, aufgrund dieses Teilverses, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern, wie gesagt, bevorzugen manche Gelehrte unter einen At-Tabari, der Imam der Tafsir-Gelehrten, das eben gemeint ist, dass die Auswanderung von Mekka nach Medina. Kehren sie sich jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt von euch von ihnen weder Schutzherren noch Helfer. Das heißt also, wenn sie auswandern sollten zu euch, nach der einen Version nach Medina, oder dem Befehl des Propheten sallallahu alaihi wasallam in solchen Angelegenheiten folgen und hiernach ein zweites Mal sich weigern, dann steht auf sie die Todesstrafe. Ja? Dann sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder der Imam der Muslime eben ein endgültiges Urteil mit ihnen fällen, denn eine der schlimmsten Krankheiten der Gesellschaft sind die Heuchler, die vorgeben, Muslime zu sein, wirklich keine sind. Denn sie verderben den Brei, denn andere Leute sehen den Islam und denken, das sind die Vorbilder, das sind die Muslime, aber sind sie nicht. Und deswegen werden andere Leute vom Islam abgelenkt oder vom Islam, sage ich mal, weggeleitet, vom Islam weggeleitet, also nicht zum Islam geleitet, aufgrund bestimmter Personen, die eben sich nicht dem Islam gemäß verhalten. Ja? Und besonders natürlich eben die großen Heuchler. Weil jemand zum Beispiel, der nicht betet, was bringt das? Also, ja, das ist immer der größte Witz. Jemand sagt, ila ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, man muss Allah alleine anbeten und dann tut das nicht. Ja, das ist ein Widerspruch in sich. Und solche Leute sind die schlimmsten, weil es gibt Muslime, die kommen in den Islam und irgendwie doch nicht. Weil sie sagen zwar die Shahada, aber dann haben sie irgendwie mitgekriegt, ja, der Muslim so und so, der betet ja auch nicht, warum muss ich dann beten? Und dann denken sie irgendwie, der Islam funktioniert auch, wenn man sein Gebet nicht verrichtet. Und wenn, wie gesagt, kehren sie sich davon ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, egal in Al-Hil oder in Al-Haram. Das heißt, egal ob innerhalb der Haram-Zone, wisst ihr, es gibt ja in Mekka eine Haram-Zone und in Medina eine Haram-Zone, auch darin, und nehmt von ihnen weder Schutzherren noch Helfer, also gegen eure Feinde, und also versucht nicht bei ihnen Hilfe im Krieg gegen andere, denn das sind die Ersten, die ihre Verträge brechen würden, die Ersten, die sich gegen euch zusammenfinden würden, weil sie wollen ja, wie es heißt, sie wollen ja, dass ihr genauso ungläubig werdet wie sie, und sie wollen ja gar nicht den Islam haben. Und natürlich, diese Hinrichtung wird vorgenommen vom Imam der Muslime, beziehungsweise von seinem eingesetzten Vertreter, das heißt der Richter, oder denjenigen, den der Richter bestimmt, dass er das Urteil fällt. Und das ist keine Willkür, dass jeder Muslim das einfach ausführt, sondern das ist eine Sache, wie gesagt, geht von der höchsten islamischen Instanz aus, vom islamischen Richter in einem islamischen Land, und im Islam gibt es eben keine Selbstjustiz. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns jetzt zwei weitere, oder jetzt folgende Ausnahmen macht er. Außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, weil wenn die Muslime einen Vertrag haben mit einem anderen Volk, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, al-Muslimuna ala shurutihim, die Muslime halten sich an die gestellten Bedingungen, also ein Muslim muss seinen Vertrag einhalten. Ja? Und ganz im Gegensatz zu dem, was manche Leute denken, die sagen irgendwie, ich bin, und das sagen wir aus Liebe zum Islam, nicht aus Liebe zu Deutschland oder so, sondern wenn du einen Vertrag eingegangen bist, auch hier in Deutschland, dann musst du deinen Vertrag einhalten, ganz einfach. Ja. Und weil du ein Muslim bist und weil das für die Da'wah sehr, sehr schlecht ist, wenn du einen Vertrag einhältst und nachher sagst du, ja, das sind Ungläubige, da muss ich bestimmt meinen Vertrag nicht halten. Ich bin gegenüber sie gar nichts verpflichtet. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast dich doch selbst verpflichtet. Keiner hat zu dir gesagt, du musst einen Vertrag gehen, aber du hast ihn selbst eingegangen, du bist ihn selbst eingegangen, also musst du ihn auch erfüllen. Und wenn du nicht erfüllst, erstens hast du den Vertrag gebrochen und Allah sagte, aufu bil'uhud, das heißt, erfüllt die Verträge, ganz einfach so der erste Vers. Und zweitens ist das für die Da'wah ganz schlecht. Ja, wenn sich verbreitet, dass die Muslime sich nicht an die Verträge halten und nicht die Rechte von anderen Leuten einsehen, was verlangst du dann? Wir versuchen irgendwie, dass wir Muslime in Deutschland auch schächten dürfen und weiß nicht was, und dass Islamunterricht gibt und dass wir islamisch heiraten dürfen und dass wir Moscheen haben und erwarten doch auch, dass die Leute ihre Verträge eingehen, oder? Dass ihre Leute ihre Verträge erfüllen und dass sie unsere Rechte geben. Und du, durch den Vertrag sagst du praktisch, der andere, ihm steht das und das Recht zu und nachher brichst du es, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn man mit dir ähnlich verfährt, ja? Was zwar keine Rechtfertigung ist, aber natürlich braucht man sich nicht wundern. Außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein Abkommen geschieht. Also, diejenigen Heuchler von diesen Leuten, die nicht mitgemacht haben, die aber zu einem Volk gehen, das mit den Muslimen einen Vertrag hat, einen Friedensvertrag hat, so müssen wir sie auch in Ruhe lassen, weil sie stehen unter dem gleichen Schutzvertrag wie das Volk, mit dem wir einen Vertrag hatten. Und wie gesagt, das ist bekannt. Es gibt auch das Prinzip, also wenn ja, ein muslimisches Land, und auch wenn die Muslime zum Beispiel im Kriegszustand stünden mit einem anderen Land, und dann will jemand von den Feinden in das islamische Land reingehen, und ein Muslim sagt, der ist unter meiner Obhut, er ist unter meinem Schutz, egal welcher Muslim das sagt, dann sind alle Muslime verpflichtet, diese Person also in Ruhe zu lassen und als geschützten Menschen zu betrachten. Ja? Und hier das Gleiche. Hier ist es zwar nicht von Muslimen in Schutz gestellt, sondern von denjenigen, mit denen die Muslime einen Vertrag haben. Und dafür gilt das Gleiche. Zweitens, oder die zu euch gekommen sind, weil ihre Brüste beklommen sind, gegen euch zu kämpfen oder gegen ihr eigenes Volk zu kämpfen. Also Leute, sie wollten eigentlich weder euch bekämpfen, noch wollen sie ihre eigenen Leute bekämpfen. Solche Leute lassen wir auch in Ruhe. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er ihnen wahrlich Gewalt gegenüber euch gegeben und dann hätten sie gegen euch wahrlich gekämpft. Und das ist wenn Allah wollte, hätte er praktisch das als Prüfung gemacht für die Muslime, dass auch solche Leute, die jetzt eigentlich weder gegen euch kämpfen, noch gegen das Volk, dass sie gekämpft hätten gegen euch. Und das wäre eine gewaltige Prüfung gewesen von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn eine der gewaltigsten Prüfungen diesem Leben ist natürlich Krieg. Und dann hätten sie gegen euch wahrlich gekämpft. Ja? Weil wenn Allah das bestimmt, Amr Qadari, an Allah etwas bestimmt, dass es so sein wird, dann kann niemand seinen Befehl außer Kraft setzen. Hatte aber nicht, hat eben aber nicht die Gewalt gegeben gegen euch. Und das weist auf was hin, liebe Geschwister? Der Vers noch einmal. Hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Gruppe von Heuchlern die Kraft gegeben, gegen euch zu kämpfen, hätten sie es gemacht. Das heißt was? Sie sind gleich wie die Ersten. Die wollten das eigentlich. Die würden auch gegen euch kämpfen, nur die können nicht. Die können nicht die wollen einfach in Ruhe leben, aber wenn sie Kraft hätten, hätten sie es gemacht. Das heißt, sie gehören eigentlich genauso schlimm, sind sie wie die ersten Gruppe von Menschen. Ja? Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Prüfung, hat die gläubigen Menschen hier dieser Prüfung nicht ausgesetzt und deswegen lassen wir sie in Ruhe, genauso wie sie uns in Ruhe gelassen haben. Wenn sie sich jedoch von euch fernhalten und dann nicht gegen euch kämpfen, sondern Frieden anbieten, so hat euch Allah keine Veranlassung gegeben, gegen sie vorzugehen. Ja? Also wenn sie sich fernhalten und nicht gegen uns kämpfen wollen, sondern sagen, bitte, wir möchten mit euch Frieden haben, dann hat uns Allah keine Veranlassung gegen sie vorzugehen. Und einige Gelehrte gesagt haben, bezieht sich das auf was? Auf der arabischen Halbinsel. Ja? Auf der arabischen Halbinsel, da ist es so, wie der Prophet gesagt hat, soll es keine zwei Religionen geben. Das heißt, keine zwei Religionen geben. Das heißt also, zwei manifestierte Religionen darf es dort nicht geben. Das ist eine Ausnahme. In diesem Gebiet darf es das nicht geben. Und aber wie gesagt, außerhalb kann es das geben. Mit dem Jizya-Vertrag, Schutzvertrag, kann es außerhalb der arabischen Halbinsel, kann es dort sehr wohl Christen geben, Juden geben und so weiter. Aber dort sollte es nach Möglichkeit nicht. Und deswegen hat ja auch dann Umar ibn Khattab die letzten übrig gebliebenen von den Kindern Israels eben verbannt. Wenn, ja, im 91. Vers wird dann die weitere Gruppe, dritte Gruppe erwähnt. Ihr werdet andere finden, die vor euch Sicherheit und vor ihrem eigenen Volk Sicherheit wollen. Also aus Angst vor euch. Sie wollen Sicherheit vor euch, weil sie Angst vor euch haben. Und vor ihrem eigenen Volk wollen sie auch Sicherheit, weil sie Angst vielleicht von ihrem eigenen Volk haben. Jedes Mal, wenn sie wieder der Versuchung ausgesetzt sind, werden sie in ihr zu Fall gebracht. Die Versuchung ist hier Schirk. Das heißt also, jedes Mal, wenn sie der Versuchung ausgesetzt werden, Schirk ausgesetzt werden, jedes Mal, wenn sie wieder unter ihren Leuten sind, kehren sie wieder ab und nehmen einfach die Religion der Leute an, wo sie sind. Und jedes Mal, wenn sie zu euch kommen, dann geben sie vor, Muslime zu sein. Je nachdem, wo sie sind, ihre Fahne schwenkt nach dem, wo sie gerade sind. Also Opportunisten nennt man die. Und dann werden sie jedes Mal wieder zu Fall gebracht, weil ihr Iman ist einfach schwach bis gar nicht vorhanden. Wenn sie sich nicht von euch fernhalten und euch nicht Frieden anbieten und nicht ihre Hände zurückhalten, ja, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr auf sie trefft. Über jene haben wir euch deutliche Gewalt verliehen. Deutliche Gewalt verliehen bedeutet eben, über jene haben wir euch die Erlaubnis gegeben, sie zu bekämpfen. Ja? Und diese Gruppe unterlassen den Kampf gegen euch aus Angst vor euch. Und hätten sie keine Angst und hätten sie die Mittel gehabt, würden sie eben auch gegen euch kämpfen, wie die andere Gruppe. Würden sie gegen euch kämpfen, genauso wie diese andere Gruppe. Und der Unterschied ist aber, dass diese Gruppe von Gläubigen, eben die Gläubigen, die Gruppe von Heuchler, die Gläubigen mehr oder weniger respektiert. Ja? Also der Unterschied zwischen der zweiten Gruppe und der dritten, letzten Gruppe, die wir gerade erwähnt haben, ist, dass die dritte Gruppe die Gläubigen respektiert. Ja? Und wenn sie natürlich hier den Frieden anbieten und wenn sie ihre Hände zurückhalten, das heißt nicht kämpfen, dann natürlich herrscht zwischen uns und ihnen einfach der Friede. So wie es eigentlich gewünscht ist. Und hier gibt es nur eine andere Sachen, Kleinigkeiten noch, und zwar der Vers, der 90. Vers heißt auf Arabisch folgendermaßen: Illa alladhina yasiluna ila qawmin bainakum wa bainahum mithaq, außer denjenigen, die sich einem Volk anschließen, zwischen dem und euch ein Abkommen besteht, aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum, oder die zu euch gekommen sind, weil ihre Brüste beklommen sind, gegen euch zu kämpfen. Beklommen, also sie wollen nicht gegen euch kämpfen. Sie sind erdrückt. Ja? Also sie haben, also sie wollen nicht gegen euch kämpfen. Aber und dieser Vers auf Arabisch, das Wort Hasirat, wird gelesen in der Lesart von Jakob, Hasiratan, und bedeutet, dann würde man es eben so übersetzen, oder die zu euch gekommen sind, während ihre Brüste beklommen sind. Und nicht weil ihre Brüste beklommen sind. Ja? Und wir haben ja gesagt, dass wir immer bei den koranischen Lesarten dass wir die koranischen Lesarten erwähnen unter zwei Bedingungen. Erstens nur diejenigen, die Mutawatir sind, und zweitens diejenigen, die eine andere Übersetzung erfordern würden. Eine andere Übersetzung erfordern. Und das haben sie ja teilweise in der Übersetzung gemacht, aber haben halt auch einiges weggelassen, deswegen ergänzen wir das dementsprechend, und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.